WDR 3 Konzertplayer. Die diesjährige Saison der Klanglandschaften wurde von einer Legende der westafrikanischen Musik eröffnet. Cheikh Lo aus Senegal gastierte mit seiner Band am 15. Oktober im Mülheimer Theater an der Ruhr. Drahtig, fast mager, in buntem Gewand und mit hüftlangen Dreadlocks federt er über die Bühne. Seine unverwechselbare Stimme changiert zwischen samtigem Schmelz und leidenschaftlicher Erregung. So wurde er berühmt. So ist er noch immer, wenn auch in die Jahre gekommen. Ende Oktober wurde er mit dem begehrten Womax Artist Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Und sein Konzert im Rahmen der Reihe Klanglandschaften war ein Special der Europatournee. Begleitet wurde Cheikh Lo von seiner Band, einem Quintett mit Gitarre, Bass, Saxophon, Percussion und Drums. Und das Programm war ein großer Mix aus neuen und altbekannten Songs. Dazu herzlich willkommen, ich bin Barbara Wrenger. Das Konzert am 15.10. in Mülheim begann mit St. Mam, einer Komposition aus den 90ern, zu Ehren der religiösen Bruderschaft der Bayefol, der spirituellen Heimat des Musikers Lo. Thank you. Rodrigo Fernandez. Dem bitte lerie, dem bitte lerie. Yen Rodrigo Bolenita. Ci salivo giri mo nañi bi aljana tax yal nañu aw sen tanko bayyo ba mu jubone semi kayo ba mu jubone semi kayo amina no ñepote kedo jey ma teleria jey ma teleria. No liga y fuera en el cícaro. Thank you.

Cheikh Lou, der Sufi-Troubadour aus Senegal und sein Quintett im Mülheimer Theater an der Ruhr. Unjaras nennt Cheikh Lou seine Musik, dieses überbordende Gemisch aus funkigen Mbalax-Rhythmen, Elementen von Highlife, Afrobeat und kongolesischer Rumba und Einflüssen von Reggae, panafrikanischem Sound und afrokubanischem Swing. Ein Regenbogen der Klänge, der die bunte Kleidung widerspiegelt, die Lou als Bayefol trägt, als Mitglied jener senegalesisch-islamischen Sekte, der Cheikh Lou sein Leben und seine Musik gewidmet hat. Ne Partit Pas beschwört Eltern, sich um ihre kleinen Kinder zu kümmern, damit sie nicht Menschen in die Hände fallen, die sich ihrer bedienen, um sie zu zerstören. Thank you. Je partis pas. J'envoyais Rémi de midi, je partis pas. J'envoyais Kofi, Kofi dit, je partis pas. J'envoyais Rémi de midi, je partis pas. J'ai demandé son maman dit, ah oui, comme ça. Son maman dit, ah oui, comme ça. J'envoyais confit, confit, je partis pas. maudit, je partis pas haut. J'ai demandé sans maman dit, ah bon, il est comme ça, il fait pas de permission. Sans maman dit, ah bon, il est comme ça, il est vraiment têtu. Sans maman dit, ah bon, voilà. Cheikh Lo und seine Band aus Senegal im Mülheimer Theater an der Ruhr. Ihr Konzert am 15. Oktober war ausverkauft, der Zuschauerraum bis auf den letzten Platz gefüllt. Sein Publikum erwartete Neues und bekannte Highlights und der Musiker hatte beides im Gepäck. Degui und Doyal Nanyu sind zwei neue Kompositionen seines aktuellen Albums Balbalou, in denen Armut und Elend und die nicht endende Abfolge von Aufständen und Kriegen in Afrika thematisiert werden. Und das war von Anfang an sein Markenzeichen. Ernste, politisierende Texte, provozierend, manchmal anklagend und dazu eine Musik, die zum Tanzen verführt. So, als wollte er sagen, wir müssen uns aus der Erstarrung lösen und in Bewegung bleiben, um alle Probleme lösen zu können. Shabayam. tan a cortar. De que ten cuida un bamo mats. William Torben Samuel Jotti Liberia Nyerere che Tanzania Musa Traore che Mali Ana che Guevara Nino Vera che Guinea Bissau Kuntire yul che Nanyula Genenyula Mbanyo Bumla Jokum reo bodo xolul ñu dindi la ci kaw jomonté fi xer jogul baltakul ke jaborul pendi jogul e ci debordewul jam rekale ñi am ci Sénégal ak li ko yewul la paix en Casamance la paix au Mali di muslu ci rébellion nañu wër ganay nañu wër ganay nañu wër ganay yo la Siria, o vaya yo Afganistán, Centroafrica, oh. Chauri Marina. Mandela, Mandela, hey, Mandela, South Africa. Do you want a new coureta? Do you want a new coureta? Come on! Do you want a new coureta? Just do you want a new coureta? Do you want a new coureta? Ha! Do you want a new coureta? Do you want a new coureta? Anuma cosita e cudeta la, do you know? Farafi uma cosita e cudeta la, anuma cosita e cudeta la, farafi uma cosita e cudeta la. Ah, bate un lomi tinha, anube la pelegina. Africa, do you na new kudeta? Ndamu Africa, do you na new kudeta? Kifana na fudul Africa, Kudeta de Jurbanye, kudeta de Sukot babu sabo, de setlu na new fumu khasa. Yaga yaga dana fa abas kudeta mariju ngayak pay dotu kudeta mariju jamu nyon di jor dotu muloi kudeta mariju kusakan nga pomne dalai. Thank you. Get me to Cuba. Ahora sí. yenyi kankana do bankana do fa. Yenyi kankana mera kana meru. Cheikh Lou, der Sufi-Troubadour aus Senegal und seine Band. Heute in WDR3-Konzert mit Ausschnitten ihres Programms vom 15. Oktober im Theater an der Ruhr in Mülheim. Cheikh Lou ist immer nah dran an den Problemen seiner Heimat Afrika. Mbedemi, der Song, der gerade verklang, nimmt die Straße in den Blick. Obdachlose gab es schon immer und ein paar Verrückte sah man auch ab und zu, aber heute sind die Straßen voll von Armen und Menschen, die sich auflehnen, weil sie in Not sind. Die Straße schreit. Wer das erlebt, muss etwas tun, wenn er selbst Mensch bleiben will. Cheikh Lou ist sehr klar und kompromisslos in seinen Ansichten über einige der wesentlichen Probleme in unserer Welt von heute. Das beginnt in Afrika und endet in Europa. J'ai parlé dans la chanson de El Niño et pour le problème de coup d'état. In Doyal Nanyu zum Beispiel spreche ich über das Problem des Staatsstreichs. Meiner Meinung nach muss das jetzt in Afrika endlich aufhören. Anderswo natürlich auch. Heute verlangt man überall Demokratie. Mit Recht. Aber wenn du Veränderungen willst, dann musst du deine Karte nehmen, zur Urne gehen und wählen. Menschen töten und über ihre Leichen zur Macht schreiten, ist nicht zu tolerieren. Über dies speziell afrikanische Problem singe ich seit Juni in meinem neuen Programm. Und es ist gerade einen Monat her, da gab es schon wieder einen Staatsstreich, diesmal in Burkina Faso. Das ist wirklich bedauerlich und sollte eigentlich gar nicht mehr vorkommen. Auch Senegal, sein Heimatland, ist von der nicht endenden Flut von Immigranten betroffen, die ihr Land verlassen, um irgendwo im Norden ein besseres Leben zu finden. Materielle Not und fehlende Lebensperspektive sind für Cheikh Lo ein guter Grund, ins Unbekannte aufzubrechen. Peut-être des fois aussi, c'est dur que dans tous ces pays où ils viennent, il n'y a pas assez d'emplois, peut-être que les gens aussi des fois ils s'aventurent. Ja, oft ist die Not groß in den Ländern, aus denen Flüchtlinge kommen. Möglicherweise gibt es nicht genug Arbeit für alle und so stürzen Menschen sich dann in Abenteuer. Aber ich glaube, man könnte, also bei uns in Senegal versucht Präsident Macky Sall gerade die Landwirtschaft stärker nach vorn zu bringen. Das finde ich wunderbar. Und ich glaube, wenn unsere Jugend sich vermehrt auf die Agrarwirtschaft stürzen würde, könnten viele ein gutes Auskommen haben und genügend Geld verdienen. Land ist genug da und Wissen auch. Wir könnten so vieles anbauen und selbst versorgen und auch noch exportieren. Warum also Selbstmord begehen, in kleinen Pirogen das Meer herausfordern und irgendwohin aufbrechen, wo man das Paradies vermutet? Es ist doch überall gleich. Man braucht Arbeit, dann kann man Geld verdienen. Ohne Arbeit gibt es kein Geld. Und wer von hier aufbricht und ohne Papiere in Europa ankommt, kann sich gar nicht um Arbeit bemühen. Das ist eins der Hauptprobleme. Ich denke, die Wirtschaftsflüchtlinge haben durchaus Grund, nach Europa zu gehen. Man kann sie verstehen, aber sie müssen natürlich nicht überall aufgenommen werden. Kriegsflüchtlinge dagegen, wie die Menschen aus Syrien, haben weltweit ein verbrieftes Recht, Asyl zu beantragen. Wer vor dem Krieg flieht, um sein Leben zu retten, darf in Europa nicht abgewiesen werden. Ich finde es sehr beklagenswert, wenn sie an den Grenzen mit »Nein, nein, nein, lasst uns bloß in Ruhe weitergeschickt werden«. Damit bin ich ganz und gar nicht einverstanden. Und Europa sollte überlegen, ob das in seinem Sinne ist, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Denn Ähnliches kann hier ja auch passieren. Wer kennt schon die Zukunft? Cheikh Lo singt in Wolof, seiner Muttersprache, in Bambara und manchmal in Französisch. Drei der wichtigsten Verkehrssprachen in Mali und Senegal. Er thematisiert die fragilen politischen Verhältnisse, kritisiert Machtmissbrauch und Korruption, beschwört eindringlich Liebe und Mitmenschlichkeit als einzige Mittel auf dem Weg zum Frieden. Und sein Programm in Mülheim an der Ruhr verbindet das alles. Zeitlos in der Problematik, up to date in der musikalischen Gestaltung. Das Thema der Immigration behandle ich schon auf meiner ersten Kassette aus den 1990er Jahren. Das ist jetzt 25 Jahre her. Unser heutiges Programm enthält zwei oder drei ganz neue Stücke, zusammen mit einigen älteren Hits. Es gibt ja Zuschauer, die extra gekommen sind, um diese alten Songs noch einmal zu hören. Und deshalb habe ich eine bunte Mischung aus meinem gesamten Repertoire zusammengestellt, damit jeder sein Lieblingsstück finden kann. Und wir sind zurück im Konzert des Senegalesen Cheikh Lo und seiner Band, das am 15. Oktober im Mülheimer Theater an der Ruhr stattfand, vor einem vollen Saal und begeistertem Publikum. samba, oh, my samba, oh, my samba. My samba, oh, my samba, oh, my samba. My samba, oh, my samba, oh, my samba, yeah, yeah, yeah. You me, she's a woman, no. Thank you. Gis-Gis aus seinem allerersten Album und Burama, ein Song im späten Afrobeat-Stil des Sheikh Lo, der gerade einmal 2 Jahre alt ist und während der Proben zur gemeinsamen Show Still Black, Still Proud mit dem amerikanischen Jazz-Saxophonisten Pee Wee Ellis in den USA entstand. Meine Musik ist wie ein großer Korb, sagt Sheikh Lo. Ein bisschen Käse hier, ein bisschen Brot dort, etwas Schokolade und an der Seite noch ein Cocktail. Es gibt für jeden etwas. Bamba, er klingt zu Ehren von Sheikh Amadou Bamba, der Ende des 19. Jahrhunderts in Senegal und Gambia die Mouridia-Bewegung gründete, eine religiöse Arbeiterbewegung, die weite Verbreitung in Westafrika fand und der auch die Untergruppe der Baye Fall angehört, zu der Sheikh Lo sich zählt. damongi and the samba loving yo. Toleranz ist der Schlüssel zur Weisheit. Wir alle suchen nach Frieden, aber der beste, der wichtigste Frieden ist zuerst in dir selbst zu finden. Alles andere folgt daraus. Lebensweisheiten wie diese der Bayer Voll streut Scheich Loh mit sicherer Hand in seine Songtexte ein. Und wer sie hören will, ist stets willkommen. Doch auch der pure Klang von Stimme, Saxophon, Gitarre, Timbal, Sabbatrommel und Perkussion faszinieren das Publikum. Ndugal und Doksandeme, zwei Songs aus den 90er Jahren, folgen, die sich dem Thema Emigration widmen. Die Politiker aufrufen, ihr Denken zu sozialisieren und die Afrikaner beschwören, zu Hause für ein menschenwürdiges Leben zu kämpfen. Hey, Mama samba danga bari yerunul dinwo. Mama samba danga bari yerunde wo. Lukham lukham yule dagal.

Sax player. Mr. Alassane Cissé, bass player. By Manta Diop, guitar, lead guitar. Mr. Badou Ndiaye, drum. Mr. Hadi Mai, percussion. Thank you, thank you, thank you. I need your voice more than that. Up for the Shekhlo. This is Mr. Fantastic. Yes, sir. Auf der Bühne im Mülheimer Theater an der Ruhr, Sheikh Ndigelo, Gesang, Gitarre, Timbal, Baye Mahanta Diop, Gitarre, Alassane Cissé, Bass, Kadim Mbaye, Percussion, Wilfried Zinsou, Saxophon und Badou Ndiaye, Drums. Sheikh Lo und seine Band aus Senegal. Ihr Konzert im Mülheimer Theater an der Ruhr endete am 15. Oktober mit einem Lieblingsstück des Sängers und Komponisten, Sheikh Ibra Fall, einer Hommage auf den gleichnamigen Gründer der islamischen Baye-Vollbewegung in Senegal. Yeah. Thank you. WDR3 Konzert. Wir hörten einen Mitschnitt des Konzerts der westafrikanischen Musikerlegende Cheikh Lo und seiner Band aus Senegal. Ab und zu ergänzt durch die junge Saxophonistin Conny Schneider als spontanem Überraschungsgast. Die Musiker gastierten am 15. Oktober im Theater an der Ruhr Mülheim im Rahmen der vom Theater an der Ruhr, dem NRW-Kultursekretariat und WDR3 aufgelegten Reihe Klanglandschaften Afrika-Orient. In der Technik vor Ort Christoph der Beuken, Martin Andrea und Nicolas Danizzi. Im Studio Köln Hendrik Bleier. Produktion Karin Rapsch, Redaktion Werner Fuhr. Synchronsprecher war Reinhard Becker und am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Wrenger. Machen Sie es gut. Und als kleine Erinnerung, diese Sendung liegt im WDR3 Konzertplayer weiterhin zum Nachhören für Sie bereit. Mano tan felicio Pablo e che sine grava buen io me chance di voce nero madre e rapre tu e allí tu era el canto será mi muerte tal de mi felicidad. Quisiera tener jërëjëf ci mama sama jaay borom digël jërëjëf ci Seigne Fallou Mbacké mu Seigne Bara Mbacké WDR 3 Konzertplayer. Mehr zu den Angeboten von WDR 3 auf wdr3.de.